Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 220 an Goethe, Jena, den 11. Oktober 1796. Aus der Berechnung des nach Weimar Gesandten ersehe ich nun, dass mir gerade 100 Druckpapierexemplare fehlen, die mir wahrscheinlich Göpfert nicht gesandt hat, denn aus meinem Hause können sie nicht weggekommen sein, da von da aus nie etwas als nach Weimar exportiert wurde. So fehlen mir gleichfalls Titelblätter und Titelkupfer, welche freilich leichter zu ersetzen sind. Es ist fatal, dass Göpfert just auf der Messe ist, wo er noch 10 Tage bleibt. Ich habe die Paketierung und Emballage der gestrigen Leipziger Lieferung an den hiesigen Buchhändler Gabler übergeben, aber das nahm mir nur einen Teil der Arbeit, denn die Bestimmung dessen, was in jedes Paket kommen sollte, bei der vierfachen Verschiedenheit der Exemplare, das Überschreiben der Speditionszettel, etc. blieb mir noch immer und so noch eine Menge Kleinigkeiten. Das letzte Paket geht auf den Sonnabend und dann ist die Last mir vom Halse. Unterdessen habe ich nichts mehr vom Almanach gehört, als dass unsere gute Freundin S. Sternchen hier die auf Mann so gerichteten Xenien abgeschrieben und an Gottorn geschickt hat, welcher sehr davon soll erschreckt worden sein. Eben diese erzählt auch schon vom 7. und Anfang des 8. Buchs ihres Wilhelm Meisters, den sie gedruckt will gelesen haben. Es ist doch sonderbar, dass die S-Sternchen früher die gedruckten Bogen ihres Romans erhält als sie selbst. Leben Sie recht wohl, die 72 Exemplare des Almanachs, welche noch zu 300 fehlen, kann ich nicht mehr senden, weil ich zu denjenigen, die der hiesige Buchbinder schon angefangen zu heften, die in Weimar überflüssigen 72 Titelkupfer haben muss. Haben Sie also die Güte, mir diese 72 Kupfer nebst den Decken, die dazugehören, sowie auch die noch übrigen 22 Titelblätter senden zu lassen. Der weimarische Buchbinder hat noch keine Arbeit dabei gehabt. Ich muss also den hiesigen vorgehen lassen, der alles schon gefalzt und geheftet und dem nur diese Kupfer und Titel noch fehlen. Leben Sie recht wohl, SCH.